Ende des 19. Jahrhunderts hat sich die Gruppe der bürgerlichen bzw. der neu entstandenen kulturell gebildeten Bohème nach unten von den Arbeitern abgegrenzt und nach oben von den Aristokraten. Die Abgrenzung nach oben ergab sich aus der Abneigung gegen den Geltungskonsum, ein Begriff, den Thorstein Veblen 1899 in seinem Werk Theorie der feinen Leute prägte. Die Abgrenzung nach unten ergab sich ebenfalls aus Konsumverhalten, aber eben dem der Armen. Abfällig blickte man auf alles, was als amerikanisch galt, im Sinne der Brockhaus-Definition von Amerikanismus aus dem Jahr 1928 als Massenerzeugung von entbehrlichen Gütern. Was sich die Reichsten kauften, galt also als Protz. Und was sich die Proletarier kauften, galt als Schund. Das Bürgertum lehnte dabei nicht den Konsum selbst ab. Es entwarf nur eine Vorstellung davon, welche Konsumentscheidungen als satisfaktionsfähig galten.